übrig ist. Der Moment geht vorbei. Und der Mensch wird verschwunden sein. Und nichts wird davon zeugen, dass wir je hier waren. Außer